Jupiter im Studio. Ladies and Gentlemen! Ladies and Gentlemen! Welcome to Sunday Evening Experiment. Featuring Blind BC, aka Sounder Twins oder Onkel Paul, sein Neffe und ich. Wer ist eigentlich Paul? Wer ist eigentlich Paul? Ja, wir gehen der Frage auf den Grund und vielleicht seid ihr und wir schlauer in 2 Stunden. So high. Try again. 'Cause if at first you don't succeed, We'll be right back. Ihr hört soundandearth.com alle zwei Wochen sonntags zwischen 18 und 20 Uhr, präsentiert von Blind BC Jager Sounder Twins, die hier aus dem schönen Dresden senden und stets eine bunte Mischung elektronischer Musik am Start haben werden. Nebenbei wird es sicherlich den ein oder anderen Interviewpartner geben. Wir werden DJs, Live-Acts und Soundtüftler aus Sachsen hier vorstellen und ihnen Möglichkeit geben, bei uns oder besser gesagt über Sound on Earth eine Plattform zu finden, um ihre Musik zu präsentieren. Wir würden uns auch sehr freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf der Internetadresse soundonearth.com findet ihr unter Resident DJs unsere E-Mail-Adresse. Schreibt einfach, wenn ihr Kritik habt oder uns anregen möchtet, irgendwas zu senden. Beziehungsweise, falls ihr meint, ihr müsstet in die Sendung kommen, schickt uns eure CD. Wir hören rein, setzen uns mit euch in Verbindung und eventuell laden wir euch ein zu einem kleinen Talk. Und weiter geht's mit Musik hier on soundonearth.com. Thank you. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. Leider ist die Sendezeit schon vorbei. Das war Sunday Evening Experiment on soundonearth.com. Wir bedanken uns bei unseren Hörern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In 14 Tagen gibt es die nächste Sendung. Und dann lösen wir die Frage: Wer ist eigentlich Paul?